Lektion 9, Übung D. B. Beispiel. Was trägt die dritte Person von rechts? Einen Arbeitsanzug. Einen Arbeitsanzug. Einen Arbeitsanzug. Bitte beginnen Sie. Was trägt die dritte Person von rechts? Einen Arbeitsanzug. Was trägt der Polizist? Eine Uniform. Was tragen der Mann und die Frau ganz rechts? Einen Schal. Was trägt das Kind? Eine Uhr. Was trägt die zweite Dame von links? Einen Rock. Was tragen der Mann und die Frau ganz links? Einen Hut. Was trägt die dritte Frau von rechts? Eine Bluse. Danke.